Die Politik und die Banken werden allerdings in Bälde feststellen, dass die einzige Alternative zum Risikomanagement das Krisenmanagement ist. Denn die Krise und ihre Steigerung zur Katastrophe ist die zwingende Folge der Unterlassung von Risikomanagement. Der zahlungsunwillige oder zahlungsunfähige Schuldner wird durch die Notstandsgesetzgebung nicht nur ermächtigt und ermutigt, fällige Zahlungen, die das Ergebnis geschlossener Verträge sind, nicht mehr oder nur noch nach eigenem Gutdünken zu leisten. Das verstärkt die Wirkung der Regelung, dass er auch bei Überschuldung seines Unternehmens nicht mehr zum Gericht schreiten muss, um Konkurs, vulgo die Pleite, anzumelden. Der Straftatbestand der Insolvenzverschleppung, der dem Schutz gutgläubiger Geschäftspartner vor der Ansteckung mit dem Virus der Zahlungsunfähigkeit dient, ist damit erstmal ausgesetzt. Wir dürfen fest davon ausgehen, dass dieses erstmal, dieses vorübergehend und zeitweise sich als Dauerzustand verfestigen wird. Denn wie alles, was uns die Politik als vorübergehende Lösungsmaßnahme verkauft, beginnt auch dieses verdreckte Pflaster aus dem Genlabor der Planwirtschaft sich zu verfestigen und die Wunde am Körper der Volkswirtschaft sich mit dem Eiter zu infizieren, der zum Tod des ehrbaren Kaufmanns führt. Die Insolvenzen fallen trotz der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten nicht nur im Trend, sondern beschleunigt. Willkommen im Land der Sinnestäuschung. In Wirklichkeit geht es natürlich nicht um den Schutz des angeblich oder tatsächlich so unschuldig in Not geratenen Schuldners. Es geht um Größeres. Es geht um die Vermeidung oder doch wenigstens Verschiebung des Offenbarungseids der fundamental und total gescheiterten Politik der sozialistischen Großkoalitionäre. Deshalb wird nun, da ich diese Zeilen zu Papier bringe, im September Anno Domini 2020 die Aufhebung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung nach dem Willen der Bundesjustizministerin von September auf März nächsten Jahres verlängert. Warum, so frage ich mich da, machen wir nicht gleich Herrn Madoff zum deutschen Justizminister? Der wusste wenigstens, was er tat. Wir dürfen jede Wette riskieren, dass die nächste Verlängerung bis zu den Wahlen im Herbst 2021 abgemachte Sache ist. Denn der Machterhalt ist für die Regierenden wichtiger als der künftige Wohlstand des Volkes. Noch vor Fertigstellung der ersten Textfassung dieses Hörbuches im Januar 2021 war die erste Verlängerung dieser Maßnahme bis zum Ende April 2021 Beschlusslage der Bundesregierung. So entzieht man der Wirtschaft immer mehr lebenswichtige Informationen, die die Märkte für die Entgangsetzung des so dringend erforderlichen inneren Heilungsprozesses benötigen. Man könnte es eine Lügenwirtschaft nennen, denn die Informationen werden bewusst verzerrt und verfälscht, damit wir uns der Realität nicht stellen müssen. Diese Lügenwirtschaft ist die Brücke von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft, denn der Sozialismus kann nur auf einer Lüge errichtet werden. Wir dürfen uns also darauf einstellen, dass die finale und große Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Sozialismus auf der Tagesordnung steht. Und zwar jetzt, nicht irgendwann in den späten 20er Jahren. Wir werden es angesichts der noch gültigen realen Machtverhältnisse nicht schaffen, die Fortsetzung dieses katastrophalen Wegs der Politik und Geldpolitik bis zum bitteren Ende des wirtschaftlichen Kollapses, des simultanen Multiorganversagens unseres Staatswesens zu verhindern. Die Frage, ob wir das tun sollten, wenn wir es könnten, stellt sich also nicht.